Grundlagen ist unser Thema zurzeit. Grundlagen. Das letzte Mal haben wir Glaubensgrundlagen gelegt. Dieses Mal möchte ich eine Grundlage legen in deinem Geist, von Geist zu Geist, eine Grundlage legen in Bezug auf das Thema Kommunikation mit Gott. Man nennt es landläufig auch Gebet. Aber da wir uns etwas distinguierter ausdrücken wollen, nennen wir es einfach Kommunikation mit Gott. Nein, bewusst will ich es Kommunikation mit Gott nennen, weil der Begriff Gebet oft sehr begrenzt verstanden wird. Gebet ist alles, was Kommunikation mit Gott ist. Okay? Und ach so, stimmt, meine Flipchart fällt noch. Die bräuchte ich nochmal. Könnt ihr meine Flipchart nochmal holen? Einfach das gleiche Ding wie vom letzten Mal. Das ist ja super. Weil wir sind immer noch auf diesem Bild von der Flipchart, die das letzte Mal da war. Ihr erinnert euch auch jetzt so dran, solange es noch nicht da ist. Es geht immer um die geistliche Ebene. Okay? Sag mal, ich bin Geist. Okay? Das heißt, alles Wesentliche in deiner Kommunikation zwischen dir und Gott läuft immer auf der geistlichen Ebene ab, weil du bist Geist und Gott ist Geist. Und Jesus sagt in Johannes 14, 24, sagt er, die den Vater anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und Anbetung ist nichts anderes als ein Teil von Gebet. Anbetung ist einfach ein Teil der Kommunikation mit Gott. Anbetung ist ein Teil von Gebet. Und wenn Anbetung im Geist und in der Wahrheit laufen muss, dann muss auch Gebet im Geist und in der Wahrheit laufen. Also auf welcher Ebene findet deine Kommunikation mit Gott statt? Hier. Auf der geistlichen Ebene. Von Geist zu Geist. Deine Seele ist an sich nicht fähig zur Kommunikation mit Gott, sondern nur über den Geist. Sie kann die Impulse des Geistes empfangen und wahrnehmen und darauf reagieren, aber von Natur aus ist deine Seele nicht fähig zur Kommunikation mit Gott und dein Körper schon gleich gar nicht, weil Gott Geist ist. Und Jesus hat gesagt, die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten, und du kannst genauso sagen, die mit Gott kommunizieren wollen, generell, Anbetung ist ein Teil der Kommunikation mit Gott, die mit Gott kommunizieren wollen, müssen im Geist und in der Wahrheit mit ihm kommunizieren. Halleluja. Und er will mit dir kommunizieren. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, er will mit dir kommunizieren. Halleluja. Warum will er mit dir kommunizieren? Ganz einfach, weil Gott ein Beziehungswesen ist. Gott geht es immer um Beziehung. Kennst du diese Stelle in Matthäus 7, das ist eine ganz heiße Stelle, wo Jesus zu den Leuten sagt und sagt, ja, einige werden da sein und die werden sagen, ja, haben wir nicht, Jesus, in deinem Namen Zeichen und Wunder getan, alle möglichen gewaltigen Dinge bewirkt, geistlich Dinge bewegt, und trotzdem, sagt Jesus, werde ich ihnen sagen müssen, ich habe euch nie gekannt. Das heißt, offensichtlich ist Gott das Wichtigste, Beziehung. Das heißt nicht, dass er gegen Zeichen und Wunder ist, im Gegenteil. Natürlich, das wisst ihr ja. Aber das Wichtigste ist Gott Beziehung. Das Wichtigste ist Gott, dass du ihn kennst und dass er dich kennt. Das Wichtigste ist Gott, dass du auf du und du mit ihm bist, sozusagen. Das Wichtigste ist Gott, dass dieser Kanal zwischen dir und ihm offen ist. Und zwar persönlich offen ist. Das heißt, dass Beziehung stattfindet, dass Kommunikation stattfindet. Von Geist zu Geist. Okay? So wie für jede andere Beziehung. Du kannst nicht ernsthaft sagen, dass du eine Beziehung zu deiner Frau oder zu deinem Mann hast. Oder du kannst auch nicht ernsthaft sagen, dass du eine Beziehung zu dem, der jetzt neben dir sitzt, hast, wenn du noch nie mit ihm kommuniziert hast. Stimmt's? Oder? Norbert, Margit, als frisch gebackenes Ehepaar, oder? Es wäre schwierig. Ja. Das heißt, Kommunikation mit Gott ist Ausdruck deiner Beziehung zu ihm. Deswegen ist das Thema so wichtig. Kannst du sehen. Ja. Grundlagenthema. Deswegen ist es so wichtig. Uns muss es wichtig sein, mit Gott zu kommunizieren. Jetzt sage ich dir gleich was zu Anfang. Es gibt verbale Kommunikation und es gibt nonverbale Kommunikation. Also es gibt Kommunikation, mit Worten und es gibt sogenannte nonverbale Kommunikation, das heißt mehr auf einer anderen Ebene ablaufende Kommunikation, stimmt's? Zum Beispiel jetzt zwischen Menschen durch Zeichensprache zum Beispiel. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel die Augen nach oben verdrehe, weil jemand irgendwas gesagt hat, dann ist es auch eine Form der Kommunikation. Da muss ich nicht sagen, den halte ich für einen Idioten, sondern dann kann mir das jeder ansehen. Verstehst du? Nonverbale Kommunikation. Also es gibt verschiedene Ebenen der nonverbalen Kommunikation. Und tatsächlich ist es so, dass unsere Kommunikation mit Gott sowohl nonverbal, oder ich würde sogar so sagen, ein großer Teil unserer Kommunikation läuft nonverbal ab und muss auch nonverbal ablaufen, weil sonst wäre es unmöglich zu erfüllen oder zu erleben, was Paulus sagt. Er sagt, betet unablässig. Ja. Ich habe das hier, 1. Thessalonicher 5,17 sagt er. Betet unablässig, also ohne Unterlass. Schicki. Betet ohne Unterlass. Seid, mit anderen Worten, das könntest du so übersetzen, seid in permanenter Kommunikation mit Gott. Jetzt sagst du, wie mache ich das? Ich habe noch Dinge zu tun. Ich muss an Sachen denken. Ich muss, was auch immer, ich muss Rechnungen schreiben. Oder ich muss, das macht man besonders gern, ich muss, aber ich muss auch noch was dafür tun, bevor ich Rechnungen schreiben kann. Ich muss unterrichten in der Schule oder ich muss in meinem Job präsent sein, muss ich arbeiten. Wie soll ich permanent mit Gott kommunizieren? Schau, da kommt genau dieser Punkt rein. Nonverbale Kommunikation und verbale Kommunikation. Okay? Also, mit anderen Worten, es gibt verschiedene Formen des Gebets. Verschiedene Formen der Kommunikation mit Gott. Eine Form der Kommunikation mit Gott zum Beispiel, die kennt ihr sicher alle, ist eine ganz einfache Sache, ist Beten im Geist. Ja? Paulus sagt in 1. Korinther 14,15, was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Mit anderen Worten, Paulus sagt, es gibt zwei Dinge. Ich kann beten mit dem Verstand, das heißt mit direkten, bewussten Worten. Oder ich kann einfach beten mit meinem Geist, ohne dass ich mit meinem Verstand überhaupt verstehe, was ich sage. Wie ist das möglich? Sprachengebet. Klar, Sprachengebet. Gebet in neuen Sprachen. Jeder, der den Heiligen Geist darum bittet, sagt der Vater, der wird den Heiligen Geist empfangen. Und Paulus sagt, ich will, dass ihr alle in Sprachen betet. Ja? Mit anderen Worten, Gott gibt dir dieses Sprachengebet, das ist mal als ersten Punkt heute Abend, Gott gibt dir dieses Sprachengebet wirklich als eine Hilfe, um viel permanenter mit Gott zu kommunizieren, wie es anders möglich wäre. Weil, wie viele von euch haben schon gebetet, wer von euch betet alles in Sprachen? Okay, also wer kann alles in Sprachen beten? Okay, gut, okay. Also für alle, die das noch nie bisher gebetet haben, kommst du heute Abend nach vorne und dann, oder wie auch immer, während, im Laufe des Abends wirst du das empfangen, okay? So, jetzt die zweite Frage. Wer von euch betet regelmäßig in Sprachen? Okay, für die anderen brauchen dringend Gebet. Nein, die müssen dringend diese Stunde heute hören. Ja, weil es ist tatsächlich so. Diese Form des Gebets ermöglicht dir, mit Gott zu kommunizieren auf einer anderen Ebene. Nicht des Verstandes, sondern des Geistes. Das heißt nicht, dass wenn du bewusste deutsche Worte verwendest, dass es dann nicht im Geist ist. Es kommt immer darauf an, auf welcher Ebene du dich bewegst. Aber auf jeden Fall ist dieses Sprachengebet eine Hilfe für dich, um permanent mit Gott zu kommunizieren. Während du zum Beispiel Auto fährst, während du Geschirr abwäschst, während du auf dem Klo sitzt. Du kannst immer, du hast keine Ausrede zu sagen, ja, ich kann ja nicht immer mit Gott sprechen, mir fällt nicht immer was ein. Immer wenn dir nichts einfällt, betest halt in Sprachen. Und ich sage dir sogar eins, ich bete auch in Sprachen, selbst wenn mir was einfällt, weil ich sicher sein will, dass ich auf den Heiligen Geist eingetunt bin. Deswegen sagt Paulus, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle und ich wollte, dass ihr auch in Sprachen betet, weil er sagt, wer in Sprachen betet, der erbaut sich selbst. Wer in Sprachen betet, der kommuniziert direkt von Geist zu Geist mit Gott. Ja, Psalm 42,8 heißt es, Tiefe ruft der Tiefe zu, Geist zu Geist. Wenn du in Sprachen betest, es gibt keine größere Sicherheit, als wirklich den Willen Gottes zu beten, als wenn du in Sprachen betest. Amen. Keine größere Sicherheit. Wenn du in Sprachen betest, betest du ganz sicher den Willen Gottes, weil du kannst es ja nicht hindern. Das heißt ja, der Heilige Geist betet durch dich. Wenn der Heilige Geist durch dich betet, dann muss ja der Wille Gottes sein. Amen. Oh, Shakalaka Bonki. Lass dich heute Abend entzünden. Wenn es bei dir etwas schwächer geworden ist oder irgendwie nicht so regelmäßig ist, dann lass dich neu entzünden. Ich sag dir, das hilft. Weißt du, denke nicht, dass es komisch ist oder denke nicht irgendwie, oh, ich weiß auch nicht, Chakaramba, Sambalala, ist es überhaupt Gott? Shibarabasondororobosanda. Weißt du, es kann sogar sein, du fängst an, in Sprachen zu beten und dann, kaum hast du in Sprachen gebetet, beginnst du in Deutsch weiter zu beten und in Wirklichkeit ist das, was du auf Deutsch dann weiterbetest, schon die Auslegung von dem, was du vorhin Sprachen gebetet hast. Halleluja. Weil das Sprachengebet facht in dir den Geist an. Schicki. Weißt du, das Prediger muss sich selber in Sprachen beten. Das geht ja gar nicht anders. Da wird es ja angezündet. Halleluja. Da kommt Freude auf auch beim Sprachengebet. Ja, das ist gut. Weißt? Werdet voll geistet, sagt Paulus. Wie sagt er? Werdet voll geistet, indem er einander zusingt, Psalmen, Lobpreis, geistige Lieder. Und ich würde nur hinzufügen, indem du dich einfach, wenn du alleine bist, hast du niemanden, dem du zusingen kannst oder zusprechen kannst. Also bau dich selber auf. Solange bis du überfließt. Am Anfang ist vielleicht die Zunge noch ein bisschen lahm. Aber weißt du, was ich festgestellt habe, was interessant ist, dass wenn es irgendwie darum geht, irgendwelche weltlichen Dinge zu sprechen, ist unsere Zunge meistens nicht so lahm. Aber wenn es dann um die geistigen Dinge geht, dann hast du plötzlich so Zungenlähmung. Und dann sagt er irgendwas, oh, ich bin jetzt so müde und oh, ich kann mich da nicht so drauf konzentrieren. Ach, das läuft nicht so ganz gut gerade. Oh, ich weiß auch nicht so recht und so. Dann hast du plötzlich Zungenlähmung. Oh, ich zerbreche diese Zungenlähmung über dir. Halleluja. Zunge sei gelöst in Jesu Namen. Das hat Jesus schon zu dem Stummen gesagt. Kennst du die Geschichte, wo Jesus zu dem Stummen sagt, sei gelöst in Jesu Namen. Und dann geht's los. Hat er sogar auf Hebräisch oder Aramäisch oder wie auch immer der geredet hat, hat er dann gesprochen. Aber ich sag dir, manchmal brauchen wir eine Lösung unserer geistlichen Zunge. Gestatte es deiner Zunge nicht lahm zu sein. Das gilt übrigens genauso für Sprachengebet wie für jede andere Form des Gebets. Gott will unsere Stimme hören. Gott will unser Sprechen hören. Gott will, dass wir unsere Zunge bewegen. Er sagt nicht umsonst, Tod und Leben liegt in der Gewalt eurer Sprache. Sprüche 18. Das heißt, okay, jetzt kannst du sagen, gut, dann sage ich einfach gar nichts mehr, dann kann ich mir wenigstens nicht tot sprechen, okay. Aber gar nichts ist auch was. Weil Leben liegt auch in der Gewalt deiner Sprache. Wie kommt Leben zustande? Indem du deine Sprache zum Leben benutzt. Schakalaka. Indem du deine Sprache gebrauchst, dass sie Leben hervorspricht. Und das nennt man zum Beispiel Gebet. Halleluja. Also, unbewusste Kommunikation mit Gott. Sprachengebet. Noch eine noch unbewusstere Form der Kommunikation mit Gott ist das, was in Römer 8, 24 beschrieben wird. Ich lese das mal vor. Manche sagen ja, da wäre eigentlich vom Sprachengebet die Rede. Wenn ich es mir aber genau anschaue, würde ich sagen, nee, ich kenne da noch eine andere Form der Kommunikation mit Gott. Und ich glaube, dass von der die Rede ist mehr. Manche sagen, es ist ja Sprachgebet, okay, kann man vielleicht auch mit drunter nehmen, aber ich glaube, dass da noch was Tieferes gibt. Und zwar Römer 8, Vers 25, wo es heißt, ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns, und jetzt kommt dieser interessante Ausdruck, in unaussprechlichem Seufzen. Ich glaube, dass es eine Form der Kommunikation gibt, wo du dich einfach innerlich mit diesem unaussprechlichen Seufzen auf Gott ausrichtest, einfach deinen Hunger nach Gott ausdrückst, deinen Schrei nach Gott ausdrückst. Das hat nichts mit Bettelei oder so zu tun, sondern wo einfach deine Seele einfach in Gott atmet sozusagen. Und einfach sagt, ah, Jesus, mehr von dir. Weißt du, egal jetzt, ob du jetzt irgendein Problem hast oder Umstände oder sonst was, es kann einfach auch der Ausdruck deines Hungers sein. Also ich habe das ganz, ganz oft, dass einfach dieses, dass der Heilige Geist in mir, weißt du, nicht seufzt im Sinne von, oh, ist alles schlimmer, oh, ist heute heiß oder so irgendwas. Versteht? Das meine ich nicht, das ist ja seelisch. Ne? Sondern wo wirklich der, weißt du, Tiefe ruft der Tiefe zu, heißt es Psalm 42,8. Wo wirklich aus dem tiefsten Innersten meines Geistes einfach dieser Hunger zu Gott emporsteckt. Wo mein Geist sich nach dem Geist Gottes ausstreckt und sagt, ich brauche verzweifelt mehr von Gott. Ich brauche ihn verzweifelt. Ich brauche sein Wirken in meinem Leben. Oh Herr, mehr von dir. Und wo du ohne, weißt du, das kannst du tun sogar, während du kannst theoretisch sogar nebenher noch an was anderes denken. Also das heißt, du kannst in deinem Alltag noch was anderes tun und trotzdem kann dein Geist nach Gott rufen und nach Gott seufzen auf einer unbewussten Ebene. Und ich glaube, dass das ein starker Teil dessen ist, was Paulus meint, wenn er sagt, betet unablässig. Seid permanent online. Seid permanent verbunden mit Gott. Seid euch permanent Gottes bewusst. Habt eure Gedanken in eurem Hinterkopf sozusagen permanent auf Gott ausgerichtet. Und es hat eine gewaltige Kraft. Also ich habe das festgestellt. Weißt du, die Sache ist die, wenn du deinem Geist es erlaubst, dass er wirklich atmet. Und das, für mich ist das ein Atmen des Geistes. Dieses Seufzen im Geist, dieses Ausstrecken nach Gott, ist für mich ein Atmen des Geistes. Das braucht dein Geist. Aber manchmal ist so, die Seele, wenn sie so selbstgefällig ist oder so lau ist, weißt du, dann mag sie das nicht so gern, weil das so intensiv ist, verstehst du? Das ist fast wie ein verzweifelter Hunger, ein verzweifeltes Ausstrecken. Aber ich sage dir eins, ich habe festgestellt, und da habe ich das Wort Gottes voll auf meiner Seite, wenn dieser Hunger in dir aufsteigt, dann empfängt er, wonach er sich ausstreckt. Das heißt, es passiert etwas im Geist. Gott beginnt deinem Geist zu dienen. Gott beginnt dir zu dienen. Gott beginnt Dinge im Himmel zu lösen, die für dich sind. Gott beginnt dich vielleicht auch zu fokussieren dann auf Dinge, wo du dann konkret drum bitten sollst. Aber dieses unbewusste Seufzen im Geist ist ein wesentlicher Schlüssel, um permanent online zu sein mit ihm. Halleluja. Wie von euch kennt das? Ich möchte einfach nur mal wissen, weil, okay. Shakarabasandororobosandararabasikarara. Machen wir jetzt Notizen. Nein, nee, es ist wirklich wichtig, weil das ist tatsächlich ein Schlüssel, um geistlich, weißt du, um geistlich, ich sage auch mal, in die Tiefen mehr vorzudringen. Weil manche Christen sind einfach zu passiv, ja, und sie denken, okay, Gott lässt einfach das Übernatürliche in meinem Leben, das regnet einfach so über mich drüber, so wie es Gott gefällt. Ja? So nach dem Motto, wenn Gott will, dass ich irgendwas Übernatürliches erlebe, wenn Gott will, dass ich Wunder erlebe, dann lässt das schon irgendwie auf mich regnen. Und eines Morgens stehe ich auf und dann sehe ich halt einen Engel und dann plötzlich ist alles anders in meinem Leben und so weiter. Aber ich sage dir ein, das kann schon sein, dass eines Morgens ein Engel in deinem Zimmer steht und dass alles anders ist in deinem Leben. Aber wenn das dir begegnet, kannst du davon ausgehen, dass in deinem Geist sich vorher schon was bewegt hat. Weil da ist ein Ausstrecken, weißt du, da ist ein Hunger, da ist Tiefe, ruft der Tiefe zu. Du streckst dich aus nach diesem Bereich des Geistes. Du streckst dich aus nach dem Übernatürlichen. Du streckst dich aus nach Gottes Wirksamkeit. Du streckst dich aus einfach nach ihm selber, weil du weißt, er ist die Antwort auf alles in meinem Leben. Er ist die Stillung jedes Hungers. Er ist die Antwort auf jede Not. Er ist es, was ich brauche. Weißt du, alles andere brauche ich ja nicht. Aber ich kann auf die Dauer nicht davon ausgehen, dass mein Leben einfach so irgendwie gut verläuft, ohne ihn. Verstehst du? Es geht nicht. Also brauche ich ihn. Also ich kann mich nicht erinnern an irgendeine Zeit, seitdem ich mit Gott unterwegs bin, und das ist jetzt seit 27 Jahren. Genau, ja, 27 Jahren. Und ich kann mich nicht an irgendeine Zeit erinnern, in der ich nicht mindestens, oder in der es vielleicht eine Zeit gegeben hätte, wo ich mehr als ein, zwei Tage vielleicht nicht dieses Seufzen im Geist, diesen Hunger, diesen verzweifelten Hunger nach ihm in irgendeiner Form gehabt hätte oder auch angefacht hätte. Verstehst du, du kannst es nämlich auch anfachen. Ja, da sagen auch wieder manche, es muss ja über mich kommen. Ich bin halt momentan nicht so hungrig. Ja, dann sei hungrig, dass du hungrig wirst. Ja, dann entscheide ich dafür, verstehst du, dann entscheide ich das anzufachen. Ich kann es nicht haben, verstehst du? Wenn meine Seele da irgendwie lau wird, ich kann es nicht haben. Sag ich, Seele, du musst noch hungriger werden. Oder wieder hungriger werden. Du hast hier auf dieser Welt nur eine begrenzte Zeit, ich weiß nicht wie viele Jahre noch, aber in dieser Zeit musst du so viel von Gott aufnehmen, erkennen, ausleben, weitergeben, wie nur irgend möglich. Oi, oi, oi, oi, oi. Und dann streckt sich schon wieder der Geist aus. Manchmal kannst du dir Hunger sprechen. Hunger nach dem Hunger. Sagst du, ja, aber ich habe gar keinen Hunger nach dem Hunger. Dann sprich dir Hunger nach dem Hunger nach dem Hunger. Es geht aber immer tiefer, verstehst du? Sag einfach, ich habe Hunger danach, Hunger nach Hunger zu haben. Ja, weißt du, das kann ja nicht sein, dass sozusagen der Teufel immer erst Dinge tun muss in unserem Leben, bis wir hungrig werden nach Gott. Ich meine, es kann ja nicht sein, dass Gott den Teufel braucht, um dich hungrig zu machen, oder? Und das führt dann zu diesen Theorien, dass man sagt, ja, die Leute zum Beispiel in der dritten Welt, die sind viel hungriger nach Gott, weil sie so viele Probleme haben. Aber weißt du, das ist ein Problem, wenn das so ist. Wir hier, die vielleicht jetzt nicht die Probleme haben wie die Leute in der dritten Welt, ich sage dir, wir können genauso hungrig sein wie sie dort. Und ich sage dir sogar, manche Menschen haben ganz viele Probleme und sind trotzdem nicht hungrig nach Gott. Ich habe mich entschieden, ich bin immer hungrig nach Gott. Und zwar völlig unabhängig von meinen Umständen. Das ist auch die Scheidung von Seele und Geist hier. Ja? Du musst dich ein für alle Mal entscheiden. Weißt du, wenn du Jesus nachfolgst, dann sagst du, ich bin hungrig nach Gott. Ich will mehr von ihm. Ich bin entschieden für mehr von ihm. Und das ist vollkommen unabhängig von meinen Umständen. Vollkommen unabhängig davon, was die Seele jetzt meint. Ob sie jetzt meint, gerade stark Gott zu brauchen. Oder ob sie gerade es nicht so stark empfindet, dass sie Gott braucht. Weißt du, ich brauche Gott immer. Ich habe mich dafür entschieden. Verstehst du? Also triff einfach heute Abend, wenn du es noch nie getroffen hast, triff mal zur Qualitätsentscheidung. Sag einfach mal, also wenn du das möchtest natürlich, aber dann triff einfach mal eine innere Entscheidung und sag, ich bin immer hungrig nach Gott. Egal was ist. Egal, unabhängig von meiner Seele. Unabhängig von meinen Umständen. Mein Geist streckt sich aus nach seinem Geist. Kannst du sagen, mein Geist streckt sich aus nach seinem Geist. Tiefe ruft der Tiefe zu. Heiliger Geist, fache dieses Seufzen an. Dieses Atmen meines Geistes. Dieses Ausstrecken. Diesen Hunger. Diese Sehnsucht nach mehr. Fache es an, Heiliger Geist. Halleluja. Oh, jo, jo, jo, jo, jo, jo. Das ist eine gute Sache, gell? Da merkst du schon, da wird was angefacht. Das ist wirklich so. Halleluja. Wir können immer noch anfahren. Heute ist es zwar heiß, aber wir können trotzdem noch anfahren. Da wird es noch heißer. Heißer, immer heißer. Gibt es da so ein Lied, oder? Wer hat es? Valerie hat ein Lied geschrieben. Heißer, immer heißer. Ja, super. Finde ich gut. Passend zur Jahreszeit. Super. Also, du siehst schon, es gibt Ebenen der Kommunikation mit Gott. Und das ist ja unser Thema heute Abend. Es gibt Ebenen der Kommunikation mit Gott, die zunächst mal noch mit Worten an sich noch gar nicht so viel zu tun haben. Sondern die stark auf einer unbewussten Ebene, einer Ebene des Geistes ablaufen. Du kannst auch sagen, in Gedanken einfach auch. Weißt du, wo du einfach dich nur nach Gott ausstreckst. Früher gab es, im Mittelalter gab es Leute, die sich sehr stark auf Gott ausgerichtet haben. Die haben dann sowas entwickelt wie das sogenannte Herzensgebet. Das nannte sich Herzensgebet. Das hieß einfach, die haben einfach immer, die haben sich verpflichtet sozusagen oder vorgenommen oder wie auch immer, vorgenommen, einfach immer in jeder Situation innerlich in ihrem Herzen, egal was sie denken mit ihrem Verstand, immer in ihrem Herzen den Namen Jesus zu wiederholen. Immer Jesus. Immer Jesus. Immer Jesus. So, die haben das so lange, die haben das wirklich trainiert, so lang, bis sie, egal was sie gemacht haben, egal was sie gesagt haben, mit ihrem Mund, egal was sie gedacht haben, mit ihren Gedanken, war immer, lief parallel, immer in ihrem Inneren, immer dieses Jesus. Jesus ab. Das ist eine krasse Sache. Ich habe das mal erzählt, habe ich das mal versucht und zu schauen, ob man da reinkommen kann. Ich habe gemerkt, ja, das geht schon. Auf die Dauer. Ich habe es jetzt ist nicht meine Hauptsache, aber zum Beispiel, wenn ich abends im Bett liege und ich kann nicht einschlafen erstmal, dann hilft mir das oft. Könnte dir vielleicht auch helfen. Dann sage ich einfach, dann richtig, weißt du, da sind da vielleicht noch Gedanken da, die deine Seele noch abhalten, zur Ruhe zu kommen. Und dann sage ich einfach so, Seele, jetzt gibt es nur einen Gedanken, Jesus. Und dann, manchmal murmel ich sogar halblaut, dann einfach den Namen Jesus und allein vom Bewegen der Lippen werde ich dann so müde, dass ich einschlafe. Aber ich murmel einfach den Namen Jesus, verstehst? Einfach Jesus. Das ist ja eine Form der Anbetung. Anbetung heißt ja eigentlich, ich heilige den Namen Gottes. Vater uns im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ich sondere den Namen Gottes aus. Wenn du also permanent sozusagen Jesus murmelst oder immer diesen Namen auf deinen Lippen hast, dann bist du eigentlich permanent in Anbetung. Das ist eine gute Sache. Oh ja, ja, es hilft dir, es hilft deiner Seele zur Ruhe zu kommen, es hilft wegzukommen vom Gedanken. Weißt du, wenn das ist auch eine Hilfe übrigens, das mache ich auch in solchen Situationen, wenn zum Beispiel, was weiß ich, es strömen viele Sachen auf dich ein, plötzlich tun sich hier Hindernisse auf, da Hindernisse auf, Probleme oder was auch immer, und ich merke, meine Gedanken kommen nicht mehr so schnell zur Ruhe. Bevor ich irgendwelchen Gedanken anfange nachzugeben, sage ich dann, okay, jetzt erstmal einfach Jesus. Jesus ist sowieso die Antwort. Es gibt eh keine Antwort. Also, Wenn ich den Namen Jesus jetzt aussondere, ist das das Beste, was ich tun kann. Ich sondere den Namen Jesus aus, indem ich einfach mich auf ihn konzentriere. Das heißt, ich sage einfach nur Jesus. Jesus. Jesus. Hat Kraft. Kannst du jetzt auch mal machen. Wenn du nur irgendwie abgelenkt bist, sag einfach mal Jesus. Schau mal auf Jesus. Weil Jesus ist der Name. Ist der Name Gottes. Jesus ist die Quelle. Alles passiert durch Jesus. Alles, was du brauchst, ist, Jesus ist die Antwort auf alles. Also du kannst tatsächlich permanent beten. Das wollte ich dir nur zeigen, okay? Weil unser Thema heute Abend ist ja Gebet. Und das Erste, was ich dir zeigen wollte, ist, du kannst permanent beten und es gibt verschiedene Ebenen des Gebets oder der Kommunikation mit Gott, durch die du auch dann ein Beter sein kannst, wenn du nicht klar ausformulierte Gebete, wie man es so schön nennt, sprichst. Okay? Wie du auf einer unbewussten Ebene, sage ich mal, permanent im Geist unterwegs sein kannst. Das ist das, was Jesus gesagt hat, als er in Johannes 3,13 sagte, der Sohn des Menschen, wie heißt es da, pass auf, ich lese das vor, Johannes 3,13, wo Jesus über sich selber gesagt hat, aber das gilt natürlich für jeden Sohn, der durch ihn Sohn ist, in Christus natürlich genauso, sagt er, niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Mit anderen Worten, Jesus sagte hier, ich bin zugleich auf der Erde und zugleich im Himmel. Ich bin einerseits mit meinem Körper hier auf der Erde, aber mit meinem Geist bin ich im Himmel. Und das, könntest du auch sagen, ist gleich permanentes Gebet. Amen. Du bist in deinem Geist permanent im Himmel, obwohl du mit deinem Körper hier auf der Erde bist. Du bewegst dich mit deinem Geist immer auf dieser Ebene, nicht auf dieser Ebene und der körperlichen Ebene, die läuft mit sozusagen. Sondern du bist wie in einer anderen Dimension. Hebräer 13,14 heißt es, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige, man könnte auch sagen, die kommende, also die übernatürliche, die Stadt Gottes suchen wir. Das heißt, wir strecken uns nach ihr aus. Wir verbinden uns mit ihr. Wir verbinden uns mit seinem Reich. Wir verbinden uns mit dem Himmel. Wir verbinden uns mit Gott. Wir kommunizieren mit ihm. Unser ganzes Sein ist auf ihn ausgerichtet. Das heißt permanentes Gebet. Das heißt, bei dir läuft tatsächlich immer ein Parallelprogramm ab. Wenn die Menschen mit dir reden, dann reden sie nur nicht nur mit dir, sondern gleichzeitig reden sie immer schon mit dem Himmel. Mit Gott. Weil bei dir immer ein Parallelprogramm abläuft. Du sagst den Leuten was, aber gleichzeitig bist du online und empfängst Impulse von oben, was du sagen sollst. Gleichzeitig bist du online und du empfängst oder dein Geist streckt sich aus nach den Impulsen Gottes. Oder hast du es auch schon mal gehabt, du hast dich mit jemandem unterhalten und er hat dir ein Problem geschildert und hat dich vielleicht um Hilfe gebeten, das passiert mir ja öfters. Jemand schildert mir eine Situation und sagt, was soll ich da tun? Weißt du, und während mir jemand das Problem schildert, ist in mir einfach etwas, das sagt, Herr, ich habe da keine Antwort. Und dann seufzt mein Geist innerlich und sagt, Herr. Verstehst? Was ist es? Wo ist die Lösung? Verstehst? Innerlich. Und plötzlich merke ich, oh, jetzt kommt was. Verstehst? Plötzlich irgendwo machst du einen Klick. Wo kommt es her? Von oben. Dein Verstand hat nicht die Lösung, aber der Geist hat die Lösung. Und deswegen ist der Schlüssel der permanent online mit ihm. Wirklich, du lernst mehr und mehr, als Christ lernst du tatsächlich mehr und mehr, wie im Himmel so auf Erden zu leben. Das heißt, zeitgleich, parallel. Ja, du lebst wirklich in einem Paralleluniversum. Die Wissenschaftler sagen, es gibt Paralleluniversen, oder manche sagen es. Ja, ich glaube, es gibt vor allen Dingen ein wesentliches Paralleluniversum, und das ist der Raum des Geistes, in dem Gott zu Hause ist. Und ich glaube, dass das unser Zuhause ist. Und ich glaube, dass das der Raum ist, mit dem wir permanent verbunden sein sollen. Weil dort kommunizieren wir mit Gott. Halleluja, permanent. Und Gott kommuniziert mit dir verbal, und er kommuniziert mit dir nonverbal. Und das macht es aus, dass Menschen in dir, egal in welcher Situation sie dich antreffen, Gott sehen können. Das wäre eigentlich das Ziel. Das ist ganz egal, weißt du, ob du jetzt morgens frisch aus dem Bett steigst und jemand begegnest oder ob du, was weiß ich, gerade aus dem falschen Fuß erwischt wirst, gerade irgendeine schlechte Nachricht bekommen hast und du begegnest jemand, aber dass die Menschen um dich herum eigentlich immer Gott sehen. Wann ist das möglich? Es ist dann möglich, wenn du dich entschieden hast für diese andere Ebene. Wenn du unabhängig geworden bist. Verstehst? Und das ist eigentlich unser Leben als Christ. Unser Leben im Geist. Paulus sagt, ihr wandelt im Geist. Und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Wenn du im Geist wandelst, können die Menschen um dich herum, kann die Welt um dich herum, egal in welcher Situation sie dich antrifft, und ich behaupte jetzt nicht von mir, dass ich da schon 100% bin, also vielleicht erwischst du mich mal in einer Situation, wo ich gerade nicht 100% online bin, das kann durchaus sein, aber wir sind alle auf dem Weg in diese Richtung. Dass immer mehr, je mehr du in diese Entwicklung hineingehst, umso mehr wird es so sein, dass die Menschen permanent um dich herum Gott sehen, egal wie gerade der Umstand ist. Gibt es dieses Buch von Frank Laubach und Bruder Lorenz? Kennt ihr das? So ein kleines blaues Büchle, das hat es auch schon im Büchertisch, glaube ich, gegeben. Ich weiß nicht, ob es momentan gibt. Aber da ist die Rede von diesem Bruder Lorenz. Das war ein Mönch im 17. Jahrhundert und der hat es gelernt gehabt, permanent in dieser Kommunikation mit Gott zu leben. Und es war jetzt nun kein Prediger und es war auch kein Wundertäter oder sowas, sondern das war ein ganz einfacher Mann, der im Kloster war und eigentlich nur zuständig war für den Kräutergarten und fürs Geschirrspülen im Wesentlichen. Das war sein Hauptjob, war Geschirrspülen. Ja, das heißt, er hat das Geschirr gespült für die ganzen Klosterbrüder. Ja. Es war also eigentlich ein totaler Diener von seinem Job her, aber der hat es gelernt, so permanent gefühlt zu sein mit Gott, in dieser nonverbalen und sicherlich auch gedanklich verbalen Kommunikation mit Gott zu sein, dass er so Gott ausgestrahlt hat, während er nur Geschirr gespült hat, dass mit der Zeit die Leute von überall her angereist sind und nur um ihm zugucken zu können von weitem, wie er Geschirr spült. Wirklich. Und die Leute hatten Begegnungen mit Jesus und Visionen und Trance und was weiß ich, sind verändert worden, geheilt worden und so. Nur dadurch, dass sie ihm zugeschaut haben, wie er Geschirr gespült hat. Also jetzt soll mir noch einer kommen und sagen, Geschirr spülen oder Klo putzen oder sowas ist unter meiner Würde. Ja? Du bist dann gut entwickelt im Geist, wenn du auch beim Klo putzen oder beim Geschirrspülen Gott ausstrahlst. Wenn du natürlich dann beim Kloputzen ständig ausschreibst, oh, dass mir das passieren muss und dass ich das hier machen muss, ist der hier gar nicht rein und überhaupt nicht so. Dann lass lieber jemand anders putzen, dann hat er den Segen. Amen. Ja, ist so. Dann hat er den Segen. Aber verstehst du, wenn du das, was du tust, das will ich dir damit sagen, egal was es ist, ja, egal was es ist, wenn du das, was du tust, in Verbindung mit Gott tust, dann kommt immer Gott hervor. Und das ist das Stärkste. Und genau danach sehnt sich Gott, nach solchen Söhnen und Töchtern, die du, wann immer du sie, du reißt sie nachts aus dem Schlaf und dann haben sie Gott auf den Lippen. Ja? Die stehen morgens früh auf, sind total müde, aber sie haben Gott auf den Lippen. Es ist heiß und sie haben Gott auf den Lippen. Es ist kalt und sie haben Gott auf den Lippen. Sie sind unabhängig von diesen natürlichen Umständen. Das sind echte Söhne und Töchter Gottes. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, herzlich willkommen im Club. Halleluja. Johannes 15,5 heißt es, wer in mir bleibt, das heißt durch beständige Kommunikation letztendlich, wer in mir bleibt, sagt Jesus, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Weißt du, es spielt überhaupt keine Rolle, ob du Dinge tust aus einer verbalen Kommunikation mit Gott heraus. Und da kommen wir jetzt dann auch noch dazu, weil das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Teil. Da werde ich dir auch noch einiges über verschiedene Arten des Gebets sagen. Aber vollkommen egal, ob du aus verbaler Kommunikation mit Gott heraus Dinge tust oder aus nonverbaler Kommunikation mit Gott Dinge heraus tust, in jedem Fall, alles, was du aus Gott heraus tust, tust du aus Gebet heraus und damit bringt es Frucht. Halleluja. Und damit bekommt Gott die Ehre dafür. Und damit werden es Dinge sein und Worte sein, die hervorkommen und Taten sein, die hervorkommen, die Gott groß machen. Alles, was aus ihm passiert, das sagt Jesus hier. Wer in mir bleibt, sag mal, ich bleibe in ihm. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und dann sagt er noch in Vers 7, das ist auch noch eine interessante Verheißung. Er sagt, wenn ihr in mir bleibt, also in dieser Kommunikation bleibt. Und meine Worte in euch bleiben. So werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Halleluja. Also, nonverbale Kommunikation mit Gott ist genauso Gebet wie verbale Kommunikation mit Gott. Jetzt kommen wir zur verbalen Kommunikation mit Gott, okay? Jetzt im zweiten Teil, da werde ich auch noch die zweite Stunde dafür brauchen. Die verbale Kommunikation mit Gott, weil auch das ist ja wichtig. Weil Gott geht es sehr stark auch, lass mich das vielleicht noch sagen, Gott geht es sehr stark ja um die Beziehung, habe ich am Anfang gesagt. Und wie viele von euch wissen, wenn man eine gute Beziehung mit jemand haben will auf die Dauer, dann sollte man Zeiten haben mit ihm, wo man sich tatsächlich nur auf ihn auch konzentriert, ausrichtet. Also, sagen wir mal so, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich will eine gute Beziehung zur Drea haben und ich unterhalte mich jetzt mit ihr und nach jedem Satz, den ich sage, sage ich, ach, wie ist das da drüben, ach ja stimmt, ich muss nur kurz klicken hier in meinem Handy nochmal schauen, ach, wie wird das Wetter morgen und dann wieder, ah ja, was wolltest du nochmal sagen, okay, und dann schaust du schon wieder nach dem nächsten, dann wird es wahrscheinlich nicht zur Vertiefung der Beziehung beitragen. Und es wird wahrscheinlich auch nicht auf viel Freude stoßen. Oder in der Ehe ist ein besonders gutes Beispiel. Ja? Du sitzt mit deinem Ehepartner auf dem Sofa, Streiche sind vielleicht so langsam, Bängelchen und so. Ne? Und sagst, ah, oh, das ist wunderbar und so. Und dann, ah, oh, bestimmt, da fällt mir noch ein, was machen wir denn morgen damit und damit und damit? Okay, das sagt dein Partner vielleicht einmal, sagt er noch, okay, gut, muss vielleicht noch was loswerden. Aber wenn das alle zwei Minuten passiert, verstehst du? Eher abtörnend. Ja. Weil du willst eine Zeit haben, wo du mit deinem Gegenüber oder in dem Fall mit deinem Partner uneingeschränkt Gemeinschaft hast. Und Gott möchte diese Zeit mit uns auch. Das heißt nicht, dass wir diese Zeiten permanent haben sollen oder können. Können wir gar nicht, uneingeschränkt. Deswegen habe ich gerade über nonverbale Kommunikation gesprochen. Weil du musst dich ja auch in dieser Welt auch um andere Dinge kümmern. Das heißt, du kannst Gott nicht immer ungeteilt deine Aufmerksamkeit widmen. Aber ich sage dir, du kannst immer wieder Gott deine ungeteilte Aufmerksamkeit widmen. Und das ist auch wichtig. Das heißt, du brauchst Zeiten oder die Beziehung zu Gott, genauso wie die Beziehung zu deinem Ehepartner oder deinem guten Freund oder wie auch immer, braucht diese Beziehung Zeiten, wo du dich bedingungslos und unabgelenkt nur auf ihn ausrichtest. Amen. Kannst du sehen? Jesus hat es vorgemacht in seiner Beziehung zum Vater. Zum Beispiel heißt es, ich habe es hier notiert, Lukas 5,16 zum Beispiel heißt es, Jesus zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Das heißt, bei all der nonverbalen Kommunikation, die er mit dem Vater hatte, weil die hatte er ja beständig, er hat ja gesagt, ich tue nichts, es sei denn, ich sehe es dem Vater tun. Also war er ja ständig online mit Gott, permanent. Aber trotzdem, obwohl er permanent online war mit Gott, brauchte er Zeit mit dem Vater, wo einfach mal all das, der Trubel um ihn herum, all die anderen Dinge um ihn herum ausgeschlossen sind und wo er sich uneingeschränkt Gott, seinem Vater, widmet. Wo er uneingeschränkt und auch unabgelenkt, deswegen einsame Gegenden heißt es hier sogar. Das heißt jetzt nicht, dass du immer in einsame Gegenden gehen musst. Du hast auch ein Zimmer, wo eine Tür da dran ist und du hast einen Ausknopf oder einen Leisestellknopf für dein Telefon und du kannst dein Internet abschalten und so weiter. All das hast du ja in der Hand, dann bist du auch in einer einsamen Gegend. Selbst wenn es in einem Wohngebiet ist. Ja? Die andere Stelle ist ja bekanntlich Matthäus 5,6, wo Jesus sagt, wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, interessant, nachdem du deine Tür geschlossen hast, ich glaube, das ist nicht nur eine sichtbare Sache, dass du sichtbar deine Tür schließt, sondern nachdem du deine Tür für die Ablenkungen geschlossen hast, für die Einflüsse von außen, nachdem du losgelassen hast, nachdem du gesagt hast, so Vater, jetzt bin ich nur für dich da und ausschließlich für dich und alles andere bleibt ausgesperrt. Nachdem du das getan hast, sagt er, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Das heißt, für deine Kommunikation mit Gott ist total wesentlich, dass du solche ausgesonderten Zeiten hast, wo nur du und Gott zusammen sind. Jetzt unabhängig davon, wie viel das jetzt bei dir ist oder wie lang diese Zeitspanne ist, das hängt sehr stark von deinen sonstigen Tätigkeiten natürlich auch ab und ob du jetzt zum Beispiel vollzeitlich draußen in der Welt arbeitest oder ob du vollzeitlich im Reich Gottes bist und so weiter, hast du natürlich unterschiedliche Möglichkeiten oder ob du in Rente bist. Du Gesegneter, oder wie auch immer. Verstehst? immer völlig egal. Aber was du definitiv brauchst, ich glaube definitiv, was wir brauchen, ist jeden Tag eine Qualitätszeit mit Gott. Und selbst wenn sie nur 5 Minuten ist. Ja? Wie in einer guten sonstigen Beziehung auch. Okay, kannst sagen, ja gut, in meiner Beziehung und in meiner Partnerschaft sind wir auch mal, in der Ehe sind wir auch mal eine Woche getrennt, weil der eine ist da oder der andere ist da. Ja gut, aber da wird es schon lang. Also wenn ihr aus Geschäftsreise oder was auch immer, kann ja mal sein. Ne? Aber da wird es schon lang nach einer Woche, oder? Hallo, ihr Ehepartner? Da wird es schon lang. Schau, und genauso ist es mit Gott auch. Es wird dann schon lang, verstehst? Es kann mal durch irgendwelche Umstände oder so, was weiß ich, hast du eine ganze Woche eine Konferenz oder sonst was, vielleicht hast du da dann nicht so groß die Möglichkeit, dich uneingeschränkt auszurichten, aber dann kommt Gott und sagt umso mehr, hey, jetzt brauchen wir wieder Zeit zusammen, mein Sohn. Jetzt brauchen wir wieder Zeit zusammen, meine Tochter. Jetzt wird es wieder Zeit. Ja, weißt du, Gott sehnt sich nach der Gemeinschaft mit uns. Das ist ja das Gute. Weißt du, noch viel mehr, als du dich nach der Gemeinschaft mit ihm sehnst, sehnt er sich nach der Gemeinschaft mit dir. Er wartet ja nur darauf, dass du kommst. Er wartet ja nur darauf, dass du endlich die Tür wieder zumachst für die anderen Dinge. Bobby Connor hat es, glaube ich, mal so gesagt, hat Gott zu ihm gesprochen und hat gesagt, wenn es um die Beziehung zu meinen Kindern geht, dann hasse ich Multitasking. Ja. Wenn du ein Ehemann bist oder eine Ehefrau bist, kannst du das vollkommen nachvollziehen, weil wenn es zum Beispiel um Intimität mit deinem Ehepartner geht, dann kannst du auch kein Multitasking brauchen. Ja, ist das so. Und genauso ist es in deiner Beziehung zu Gott. Ihr lacht so verschämt. Okay. Gott wünscht sich einfach diesen Austausch von Herz zu Herz. Gott wünscht sich diese Ausrichtung. Ja? Gott wünscht sich, weißt du, Gott ist auch nicht daran interessiert, dass du nur viele Worte machst. Verstehst du? Das sagt Jesus auch in Matthäus 5,7. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die nur viele Worte machen und denken, nur weil sie viele Worte machen, deswegen erhört Gott sie. Sondern das Entscheidende in der Qualität, wenn du jetzt auf Deutsch zum Beispiel betest, das Entscheidende der Qualität deiner Gebete ist letztendlich die Ausrichtung auf Gott, die du dabei hast. Und nicht die Zahl deiner Worte, die du machst. Verstehst du? Das heißt, alles geht darum, die Ablenkungen auszuschließen. Alles geht darum, wirklich zu sagen, okay, ja, so wie es im Vater Unser beginnt. Vater, wie beginnt das Gebet von Jesus? Das ist ja eigentlich ein Vorbildgebet. Da steckt ganz, ganz viel drin in dem Vater Unser. Wie beginnt es? Er sagt, Vater Unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. So beginnt das Ganze. Man könnte sagen, mit Ausrichtung beginnt das Ganze. Als erstes wird mal die Seele ausgerichtet. Vater unser im Himmel. Da bin ich schon mal ausgerichtet. Schon mal in die richtige Richtung. Ja? Also weg von der Erde, rauf in den Himmel. Und dann sagt er, geheiligt werde dein Name. Das heißt mit anderen Worten, ausgesondert. Groß gemacht, fokussiert, in den Mittelpunkt gestellt. Werde dein Name. Du bist im Mittelpunkt meines Herzens. Das ist eigentlich der Kern von echter Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Und Anbetung, habe ich am Anfang schon gesagt, ist ein Teil von Gebet im weitesten Sinne. Ist ein Teil deiner Kommunikation mit Gott. Das heißt, Anbetung ist eigentlich die erste Ausdrucksform, auch verbal, deines Gebetslebens. Indem du Gott sagst, dass du ihn liebst. Indem du Gott sagst, wer er ist. Dass er der Größte ist. Dass er der Schönste ist. Dass er der Mächtigste ist. Dass er der Herrlichste ist. All das ist ja Anbetung. Und du drückst ihm das aus mit deinen Worten und was passiert in dem Moment, wo du es ausdrückst, nicht nur, dass Gott sich freut, sondern bei dir passiert etwas, nämlich du wirst ausgerichtet. Also es ist auch für dich, verstehst du, für deine Seele. Deine Seele wird ausgerichtet in dem Moment, wo sie beginnt anzubeten. In dem Moment, wo sie Gott groß macht, werden die anderen Dinge klein, werden wird sie die Umstände klein. Und du sagst, wow, Gott, du bist der Mächtigste. Du hast, zum Beispiel, meinetwegen im Sichtbaren hast du Finanzprobleme und dann fängst du an, Gott groß zu machen und sagst, Herr, du bist der Mächtigste. Dir gehört alles Silber und das Gold, heißt es in deinem Wort. Du bist überreich. Jede Möglichkeit steht dir zur Verfügung. Du hast alle Möglichkeiten im Universum. Du hast Jesus, die Steuer aus dem Maul eines Fisches zahlen lassen. Wow, Gott, du bist so mächtig, du bist so groß. Weißt du, das kannst du nicht 5 Minuten lang tun, ohne dass plötzlich dein Finanzproblem viel kleiner wird. Amen. Weil du Gott darüber groß machst, wird plötzlich dieses Sichtbare und dieses Natürliche klein. Halleluja. Und das ist die die erste eigentlich Ausdrucksform deiner Kommunikation mit Gott. Es ist Anbetung. Gott groß. Weißt du, Anbetung fängt auch nicht erst an, wenn du singst. Du kannst singen. Das hilft. Warum? Warum ist Singen gut? Ganz einfach, weil Musik tiefer deine Seele mitnimmt. Deswegen. Was du singst, geht oft innerlich tiefer. Das heißt, deine Seele hat es oft leichter, mitzugehen, sich auszurichten, wenn du singst, wie wenn du es nur sagst. Okay, du sagst vielleicht, ja, meine Stimme ist so schlimm, wenn ich die nur höre, da bin ich vollkommen abgelenkt. Okay, mag sein. Dann sprich, verstehst? Dann sprich. Aber selbst, weiß ich, ich glaube, selbst wenn du falsch singst, glaube ich, ist trotzdem manchmal gut, dass du singst. Weil Gott hört nicht die falschen Töne, sondern er hört den Ton deines Herzens. Gott hört nicht die falschen Töne, die deine Stimme produziert, sondern Gott hört den Ton deines Herzens. Und wenn dein Herz ausgerichtet ist, dann gibt es da keine falschen Töne. Amen. Wenn dein Herz geteilt ist, dann sind immer so schräge Töne dazwischen. Ja, Ablenkungen und so weiter. Dann sind schräge Töne dazwischen. Aber wenn dein Herz ausgerichtet ist, dann kannst du gar keine schrägen Töne singen in den Augen Gottes. Also du kannst hingegeben mit den die falschesten Töne singen und Gott hat die größte Freude dran. Ja, ich sage das auch immer den Lobpreisern, bei uns sage ich immer das Wichtigste am Lobpreis. Weißt du, ich glaube total an super Lobpreismusik. Ich glaube auch daran, dass wir unsere Fähigkeiten so optimal wie möglich entwickeln sollen. Und ich glaube 100% daran, dass wir in unseren Gemeinden die besten Musiker haben sollten und die besten Pianisten und die besten Sänger und die besten Schlagzeuger und so weiter. Aber ich sage dir, noch viel wichtiger als jede musikalische Fähigkeit ist Gott das Herz. Amen. Weil das ist der Klang, der im Himmel gehört wird. Der Klang des Herzens wird im Himmel gehört. Du kannst Gott nicht beeindrucken durch deine großen Fähigkeiten, dass du toll Flöte spielen kannst oder keine Ahnung was, Trompete blasen oder sonst was oder super Schlagzeug bist. Was auch immer. Du kannst Gott dadurch überhaupt nicht beeindrucken, sondern der Klang deines Herzens, der erfreut sein Herz oder der turnt ihn ab. So einfach. Und welcher Klang ist es, der ihm gefällt? Ein ungeteiltes Herz. Einfach ein ungeteiltes Herz. Das heißt, alles andere raus und Gott rein. Halleluja. Amen. Danke, Vater. Danke, Vater, dass du heute jetzt am Ende dieser ersten Stunde, dass du uns total ausrichtest auf dich, Herr. Dass wir, ja, wir entscheiden uns ganz neu. Jede andere Einwirkung auf unser Leben mit dir, auf unsere Kommunikation mit dir, vollkommen draußen zu lassen. Mach das einfach mal gerade mit mir. Geh einfach mal gerade diesen Schritt mit mir. Schließ einfach mal deine Augen und sag einfach mal Jesus. Halleluja. Sag's nochmal, Jesus. Jetzt sag mal, Jesus, ich bete dich an. Ich erhebe deinen Namen. Ich erhebe dich über alles andere. Du bist die Antwort auf alles in meinem Leben. Du bist die Antwort auf jede Not dieser Welt. Ich erhebe dich. Ich mache dich groß. Alle Engel sollen dich anbeten. Die ganze Welt soll dich anbeten. Alle Söhne und Töchter Gottes sollen dich groß machen. Im Geist und in der Wahrheit. Weil du würdig bist, weil du es wert bist, weil du Gott bist, weil du uns geschaffen hast und nicht wir selbst, weil du uns führst und nicht wir selbst und weil du alles in unserem Leben tust, was uns zum Guten dient und nicht wir selbst. Deshalb machen wir dich groß. Halleluja. Und wir überlassen uns deiner Herrlichkeit. Wir überlassen uns deiner Gegenwart. Wir überlassen uns dem Wirken deines Geistes. Nimm uns weg heute Abend. In eine andere Dimension. In dieser Welt mit unserem Körper. Aber nicht von dieser Welt. Ah, wir lassen alles andere los. Und schau nur auf dich. Kia rabasanda la la la la la. Oh rabasala la la la la. Oh rabasala la la la la. Oh, lass einfach mal den Geist durch dich beten. Oh rabala la la bashanda la la la la. Oh rabasanda la la la bashanda la la la la. Oh rabasanda la la la la bashanda la la la. Oh, Rabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabas Oh, fache diesen Geist der Anbetung an, Heiliger Geist, in uns. Fache diesen Geist des Gebets an, in uns, Heiliger Geist. Shandalala, basandalala, basandalala, oh, rabasandalala, basandalala, basandalala, basandalala, oh, rabasandalala, oh, rabasandalala. Oh, lass jeden Einzelnen heute Abend hier erfüllt werden von diesem Geist des Gebets. Erfüllt werden von diesem Fluss deiner Herrlichkeit. Erfüllt werden von diesem mächtigen Strom, Herr, der vom Himmel her fließt und der uns wirklich in eine Dimension hineinnimmt, wo wir permanent online sind, permanent kommunizieren mit Gott und die Tiefe der Tiefe zuruft, Herr. Unser Innerstes zum innersten Herzen Gottes vordringt und dort Dinge herunterholt hier in diese Welt. Oh, Shadada. Oh, bete nur weiter. Bete weiter im Geist. Oh, Rabasandara. Oh, Rabasandara. Oh, Rabasandara. Oh, Rabasandara. Oh, Rabasandara. Oh, Rabasandara. Oh, Rabasandara. Oh, Rabasandara. Oh, Rabasandara. Vater, ich bete im Namen Jesus für jeden Einzelnen heute Abend hier, bei dem irgendwo ein Stopfen reingekommen ist, Herr, auch in dieses Sprachengebet, Herr. Ich sage jetzt im Namen Jesu Christi, neu aktiviert, Herr. Ich sage in Jesu Namen, Stopfen raus in der Kraft des Heiligen Geistes. Ich setz Freiheit frei, setz diesen Fluss deines Geistes frei, Herr. Oh, Rabasandara, ich breche im Namen Jesus jede Lauheit. Breche im Namen Jesus jede Hungerlosigkeit. In Jesu Namen, jede Zungenlähmung in Jesu Namen. Ich breche das und ich löse in Jesu Namen diese Söhne und Töchter Gottes, Herr, im Geist und in der Wahrheit zu beten und anzubeten. In Jesu Namen. Oh, Rabasandara, Rabasandara. Oh, Rabasandara. Oh, Rabasandara. Oh, Rabasandara. Wenn du bisher noch nie in neuen Sprachen gebetet hast, dann kannst du jetzt einfach aufstehen und dann wirst du es jetzt empfangen. Einfach gerade jetzt. Wenn du noch nie in neuen Sprachen gebetet hast, dann ist jetzt dein Moment. Einfach, wo der Heilige Geist sich freisetzt. Wenn du noch nie in neuen Sprachen gebetet hast, wenn du schon mal in neuen Sprachen gebetet hast, dann aktivier es jetzt. Jetzt ist die Zeit, es zu aktivieren. Oh, jetzt ist die Zeit, es rauszulassen. Jetzt ist die Zeit, es wirksam werden zu lassen. Jetzt ist die Zeit. Oh, Rabasandara, Sandara, Sandara. Oh, Geist des Gebets, komm! Geist des Gebets, komm stärker! Shekando, Sanda, Yakandoro, Kondo, Heralaba, Sikanarala, Oh, Rabasandara. Oh, ja, öffne unseren innersten Menschen, Herr. Herr, im Geist und in der Wahrheit, Herr. Jede seelische Überlagerung muss jetzt weichen in Jesu Namen. Jede Zumüllung geht jetzt weg in Jesu Namen. Halleluja. Jede andere Beschäftigung verlässt uns jetzt. Alles Schwere, alles Belastende, alles, was irgendwo drauf liegt. Shekandoya, Sandaralaba, Sandarala. Verlässt dich jetzt in Jesu Namen. Hikaralaba, Sikaralabasa. Hokoromo, Sandaralabasa. Oh, Heiliger Geist, lehre uns, Herr. Lehre uns beten, Herr. Lehre uns Kommunikation mit Gott. Heiliger Geist, du bist der Beistand, du bist der Lehrer. Du bist der zur Hilfe herbeigerufene. Lehre uns, Heiliger Geist. Lehre uns, aktiviere unseren Geist für die tieferen Dinge Gottes. Oh, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, danke, danke, danke, Heiliger Geist. Oh, Rabasandalalalasa. Hekarada, hekarada, hekaradaba, sandarada, hokoraba, hekarada, horaba, kandarada. Oh, Blockaden verlassen dich gerade jetzt. Halleluja. Shikana, shikananama, shikananama, sandarala, shikananama, sandaralaba, shikarareo, reo, reo, reo, reo, daba, sandarala, shikarabando, robo, sandarala, shikarabando, robo, sandarala. Öffne dein Mund in Jesu Namen. Shekina, Shekinah, die Manifestation der Herrlichkeit Gottes in der Mitte seines Volkes. Halleluja, die Wolke der Herrlichkeit. Wow, wenn wir im Geist und in der Wahrheit beten, manifestiert sich diese Wolke der Herrlichkeit. Ich spüre, sie ist jetzt gerade kommt. Shikarama, Shikaralama, Shikaradea, Hariba Sadala, Horaba Sandalala, Horaba Sandalala, Horaba Sandalala, Horea, Rea, Rea, Rea, Rea, Mandaya, Rea, Mandaya, Rea, Mandaya, Rabasa, Rea, Mandaya, Rabarasa, Rakamonodo, Shakaradaya, Rea, Rea, Rea, Rea, Dea, Rea, danke, Jesus. Oh, Rabada, jede Müdigkeit auch, geistige Müdigkeit fällt völlig ab jetzt in Jesu Namen. Rebeya, Reya, Dadada, oh, Rabasandadada, wow. Wow, wow, wow, wow, das ist auch prophetisch. Das ist prophetisch, wenn du gerade jetzt im Geist sprichst, im Geist betest, dann sprichst du im Geist, ich spüre gerade prophetisch Dinge für deine Zukunft. Du sprichst schon wieder das nächste Wunder, das in deinem Leben hervorkommen wird. Du sprichst schon wieder den nächsten Durchbruch. Du sprichst schon wieder die nächste Wirksamkeit Gottes in deinem Leben. Du sprichst es hervor. Es ist tatsächlich so, es ist real. Shikarama, Yakananala, Horaba Sandalala, Hey, Rambalala, Mandala, Shekaradeya, Reya, Reya, Reya, Reya, Reya, Reya, Reya, Reya, Reya. Danke, Jesus. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Jemand wird gerade sogar geheilt, ich spüre es gerade. Jemand wird geheilt und zwar hier vom Knie abwärts in dein Bein. Insbesondere vom Knie kommend abwärts wirst du gerade jetzt von Schmerzen geheilt. Die Kraft Gottes wirkt, während du einfach den Geist anbetest, wirkt die Kraft Gottes und dann kannst du es testen. Du wirst merken, dass die Schmerzen weg sind, dass die Beschwerden weg sind. Danke Jesus. Oh, Rabasandalala, Basandalala. Hey, Karadeo, Reya, Reya, Reya, Reya, Reya, Reya. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke. Danke, Vater. Danke, danke, danke, Heiliger Geist. Halleluja. Oh, Shikarala, Basandala. Oh, Rabasakarada. Oh, Rabasakarada. Oi, oi, oi. Schicki, ja, du wirst gefüllt. Während du im Geist betest, wirst du gefüllt. Du wirst gefüllt mit Herrlichkeit. Gefüllt mit frischem Wasser. Gefüllt mit neuem Wein. Gefüllt, gefüllt mit Gott. Gefüllt, gefüllt. Während du es sprudeln lässt, wirst du gefüllt. Gefüllt, gefüllt mit Heiligen Geist. Oh, voll Heiligen Geistes. Rabasandalalaba, sandalalala. Hey, Reya, Reya, Reya, Reya, Reya, Reya. Danke, Jesus. Gefüllt mit Heiligen Geist. Oh, Rabasandalala. Shikaraneya, Reya, Nandaya, Reya, Nandaya, Reya, Neya, Reya.